Zwang zum Kompromiss, die ganz große Koalition. Einen weiteren Vorteil des Föderalismus kann man darin sehen, dass dort, wo viele verschiedene Meinungen und Interessen mit gleichberechtigter Autorität durchsetzbar sind, härter um Kompromisse gerungen und Positionen einander angenähert werden müssen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute damit leben können. Kompromisse sind Lösungen, mit denen meist niemand richtig glücklich ist, mit denen aber eine maximale Anzahl von Leuten einigermaßen leben kann. Doch der Zwang zum Konsens macht eben tiefgreifende Reformen schwer bis unmöglich. Selbst dann, wenn sie sich auf eine Mehrheit im Bundestag stützen könnten, wie zum Beispiel der Hartz-IV-Reform. Der Politologe Roland Jone differenziert. Grundsätzlich seien zähe Entscheidungsprozesse zwischen Bund und Ländern und den jeweils handelnden Parteien nicht von vornherein systemwidrige Störfaktoren. Problematisch werde es erst, wenn dadurch die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sei. Auch der Politikwissenschaftler Christian Stecker betont, die Vetomacht führe nicht dazu, dass im Bundesrat reihenweise Gesetze der Bundesregierung zu Fall gebracht werden. Sonst wäre es für die WählerInnen einfach, den Fehler im System sofort zu erkennen. An der reinen Zahl der blockierten Gesetze lässt sich dieses Problem also nicht erkennen. Vielmehr begünstige allein schon die Möglichkeit des Vetos den Kompromisszwang, und zwar, weil zu viele AkteurInnen an diesem Prozess beteiligt sind und ihre politischen Interessen berücksichtigt sehen wollen. Im Zusammenspiel aus Bundestag und Bundesrat, Koalition und Opposition zeigt sich dieses zu viel an Verantwortlichen mustergültig. Zählt man alle zusammen, deren Ja für ein Zustimmungsgesetz erforderlich ist, so stehe eine informelle Viererkoalition am Ruder, wie Stecker es formuliert. Nennen wir sie mal die ganz große Koalition. Ein informelles Bündnis quer durch das politische Spektrum der regierungsbeteiligten Parteien, von der Linken bis zur CSU. Diese Macht lässt sich destruktiv nutzen. Die Länder können sich darauf konzentrieren, im Bundesrat verstärkt ihre Eigeninteressen oder die Policy-Interessen der Oppositionsparteien durchzusetzen. Dann läuft es vermutlich auf eine pragmatische Einigung im Bundesrat hinaus oder man erzielt im Vermittlungsausschuss einen mehr oder weniger schmutzigen Kompromiss. Die von der Opposition im Bund geführten Länder können aber auch aufs Ganze gehen, indem sie Erfolge der Regierung verhindern, wie Scharpf es formuliert. Das läuft auf eine Blockade hinaus, die nur einen Zweck hat, die jeweilige Regierung als inkompetent und hilflos erscheinen zu lassen. Wie der Zwang zum Kompromiss die Demokratie aushöhlt. Für die jeweiligen Oppositionsparteien mögen solche Blockaden im Bundesrat politisch befriedigend sein. Sie genießen den Rausch der Macht. Für die Demokratie ist das aber auf Dauer schädlich. Bei Kompromissen, die von einer informellen Koalition quer über das politische Spektrum ausgehandelt werden, können WählerInnen nämlich oft nicht mehr erkennen, wer welche Aspekte durchgesetzt oder aber verhindert hat. Damit fehlt in letzter Konsequenz die Orientierung, wen sie für gute oder schlechte Entscheidungen jeweils verantwortlich machen können und wem sie bei der nächsten Wahl ihre Stimmen geben sollen. Das legt die Axt an eine wesentliche Wurzel des demokratischen Systems, den Wettbewerb um die besten Lösungen. Denn auf der geordneten Konkurrenz der Parteien beruht unsere Demokratie. Parteien, die sich in den Wahlen durchsetzen, erlangen dadurch das Mandat zur Umsetzung des mit Wählervotum ausgestatteten Regierungsprogramms. Wir wählen Parteien für eine bestimmte Agenda und können erwarten, dass sie diese umsetzen. Wenn die Partei nicht liefert, wählen wir sie 4 bzw. 5 Jahre später ab und lassen es andere versuchen. Nur wen soll man wählen oder auch abwählen, wenn immer alle irgendwie mit am Tisch sitzen? Der Zwang zur ganz großen Koalition unterminiert die Grundprinzipien des demokratischen Wettbewerbs zwischen den Parteien.